Gut, ja, dann sage ich mal hallo zusammen, herzlich willkommen, Raucherbalkon. Wir sind ja nicht nur eine Community, die miteinander spricht, sondern wir haben ja auch diesen kleinen, feinen Podcast hier und sind da bei der Folge 26 angelangt mittlerweile. Ja, man höre und staune, also es geht was. Ja, letzte Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht, da hatten wir den Martin vom Metacast hier zu Gast. Das war sehr, sehr schön. Ein ganz, ganz netter, feiner Mensch, muss ich sagen, an der Stelle. Wie hast du ihn erlebt, Hatti? Sehr schön, weil ich sag mal so, der Raucherbalkon ist ja immer noch ein Community-Projekt für alle. Und es war mal eine ganz andere Aufnahme, weil irgendwie wir quatschen über alte Serien, über alte Filme. Und ja, es war mal so ein bisschen Meta-Geschwafel. Ich kann jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt doch so ein paar Leute haben und ich hoffe, dass die auch mitspielen heute. Klaus hat gesagt, ja, irgendwie fruchtet das hier alles nicht mehr. Vielleicht machen wir heute die letzte Aufnahme hier, das funktioniert ja alles nicht, aber ich freue mich natürlich, dass wir einige Leute haben, wo ich mal hoffe, dass die ein bisschen teilhaben am Podcasten und genauso schön wie Martin hieß er, ne? Das ist der Martin, ja, vom Metacast. Den Namen sollte man sich auf jeden Fall merken. Ja, also es hat zumindest funktioniert, dass ich seitdem einen neuen Podcast im Podcatcher habe. Gefällt mir sehr gut. Kann ich also nur empfehlen, Metacast. Ansonsten kann ich aber auch noch den einen oder anderen Podcast empfehlen, zum Beispiel den Umwomukum-Podcast, weil heute ist nämlich auf dem Raucherbalkon der Christian. Wir haben nämlich auch seine technischen Probleme gelöst. Und wir haben den Sönke von Camping-Caravan-Podcast. Der ist leider stumm geschaltet, aber ich sage einfach mal Hallo Christian. Hallo alle zusammen. Ja genau, also auch du kannst Umwomukum mittlerweile super aussprechen. Wurde ja geunkt, dass das keiner aussprechen kann, aber es funktioniert doch klasse. Das ist so ein Wiedererkennungswert, ne? Ja, dann haben wir noch den lieben Bluminator am Start, der lauscht oder quatscht mit uns mit. Also eigentlich müsste er mitquatschen, weil der hat ein ziemlich gutes Mikrofon. Hallo. Ja, hallo Leute, grüßt euch. Ja. Ich habe heute mal meinen manuellen Umschalter, einen Ausschalter mal aktiviert. Der Aue. Ah, okay. Oh, der funktioniert auf jeden Fall. Hups, weg war er. Genau, das habe ich auch gerade so gedacht. Also vor allem das Aus hat gut funktioniert. Ja, wir haben drückt ihr alle Knöpfe? Oder macht ja, ja, also das ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Wir haben letztens in Studio Link mal aufgenommen, der Klaus und ich. Das ist etwas ungewohnt. Du drückst immer irgendeine Taste und du brauchst sie gar nicht drücken, weil du ständig aufnimmst. Ich weiß zwar, es gibt wohl eine Räusper-Taste bei Reaper und Ultraschall, aber ja, finde ich nicht. Also ich kenne das sowieso nur so, dass ich eigentlich frei wegspreche. Aber hier, wenn ich im Teamspeak bin, das ist schon so eine automatische Handbewegung. Ich drücke immer bei mir hier am Mac die Funktionstaste, aber Ich weiß nicht, also wenn ihr euren Podcast aufnimmt, Christian, macht ihr auch Push-to-Talk oder redet ihr auch frei von der Leber? In der letzten Folge habe ich zumindest umgestellt auf automatisch, also auf wie nennt sich das, Lautstärkeerkennung oder was. Hat super funktioniert, aber die Teamspeak-Aufnahmen nehmen wir nur im Notfall. Von daher ist es eigentlich wurscht. Ja, mir ist sowieso aufgefallen, dass ihr, es nimmt immer nur eine auf. Warum nimmt er nicht beide auf? Es nimmt jeder bei sich zu Hause seine Spur auf. Und ja, das habe ich schon verstanden, aber eine Teams verlasst euch nur auf eine Spur. Wegen der Bandbreite im Allgäu. Wenn Dotti auch drückt, dann kann es sein, dass es dann wieder hakt gleichzeitig beim Sprechen und Aufnehmen. Ach so, Dotti und du, ihr habt beide einen Internetanschluss. Allgäu ist klein. Ja, ein Stecker mit zwei Strohhalmen. Ja, Klaus, du hast immer in den Raum geworfen, wir wollen heute mal so ein bisschen metamäßig Reaper, Ultraschall, Studio Link, Skype, Mumble mal ein bisschen schnacken. Wir haben ja mit allen Softwaren schon gearbeitet, zumindest wir beide. Ja, hau mal rein. Ich muss mir nämlich eine Flasche Bier aufmachen. Ich kann gerade nicht. Ja, mache ich gerne. Das Thema ist bei mir aufgekommen. Ich hatte ein kleines Gespräch leider nicht, sondern über Twitter ein lustiges Hin und Her per Direct Message mit der Dotti von der Hörmupfel. Das passt jetzt ganz gut, weil die eben schon erwähnt wurde. Und wir haben uns so Gedanken gemacht darüber, wie man denn Leute, die jetzt nicht gerade Podcast-affin sind und vielleicht auch jetzt so von Rechnern, Betriebssystemen und Software so eine rudimentäre Ahnung hat, wie man die denn einfach und gut in einen Podcast dazuschalten kann als Gast. Ich meine, gut, ich sag mal so, wir als Podcaster hier und ja, ein bisschen technikaffin, wir können uns schon immer natürlich irgendwas installieren und hier und da Mikrofone anwählen und nicht oder auch oder weiß der Geier. Aber die Frage wäre halt oder stände im Raum, wie macht man sowas, dass es relativ einfach ist? Jetzt ist es ein bisschen schade, ich hatte ja auf Twitter gefragt, ob wir irgendeinen Experten an Bord holen können. Ja, dann müsste ich jetzt an der Stelle nur aus Erfahrung, die ich und die der Hatti haben, ich weiß, der Christian hat Gäste, aber Christian, du machst das face-to-face, also du sitzt mit den Leuten zusammen mit einem Zoom oder irgendwas hast du da am Start, oder? Ganz genau, also das, wo wir jetzt also gesprochen haben mit meiner Mutter und der Sarah, das ist jetzt mit dem Zoom H5. Da nehme ich die eigenen Mikrofone als Background sozusagen und stecke aber unten nochmal zwei Mikrofone rein und da kriegt jeder eins in die Hand und dann ist eigentlich egal, wo du sitzt, selbst auf dem Campingplatz draußen, das hört sich eigentlich recht verständlich an. Ja, um mal drauf einzusteigen, was Klaus dann wahrscheinlich der Dotti geraten hat, was ich persönlich auch sehr einfach finde, gib den Leuten einen Link von der Internetseite von Studio Link. Die sollen sich dann wahrscheinlich die Standalone-Version runterladen. Korrigier mich. Ist das genau das hast ihr wahrscheinlich genau das habt ihr besprochen, oder Klaus? Ja, pass auf. Ja, genau das hatte ich vorgeschlagen. Ich habe gesagt, du ist doch kein Problem. Wenn du das am Start hast mit dem Studio Link und mit Reaper, weil das wollte sie auch angehen jetzt mal. Zusammen mit ihrem, wie sagt sie immer so schön, Herz allerliebsten, dass das mal da auf ihren Rechner kommt. Und ja, aber dann hatte sie einen guten Einwand, weil sie sagte, ja, hin und her, was sie sucht, ist irgendwas, was notfalls auch über ein Handtelefon, egal ob jetzt dieser abgebissene Apfel oder der kleine grüne Roboter, der durch die Gegend läuft, zu managen ist, weil sie sagt, sie hätte Leute, und das geht mir auch so, ich habe auch Leute, die durchaus bereit wären, mal einen Ton zu diversen Themen zu sagen, aber die überhaupt keine Lust haben, sich großartig vor einen Rechner zu klemmen, sondern die da einfach so, sag ich mal, spontan mal reinholen willst. Und jetzt bin ich ganz froh, dass der Hatti da ist, weil ihr macht ja den Retro-Kompott und da weiß ich, ich musste ja mal zwangsweise da an so einem Quiz teilnehmen, dass ihr das über Skype macht. Und ich glaube, Skype ist ja so, dass du es meist schon fast auf jedem Rechner, aber zumindest, also bei mir ist zumindest so, das neue Telefon, was ich gekriegt habe, das Handtelefon, da war Skype schon vorinstalliert. Wie funktioniert das mit Skype? Wie man telefoniert, ist alles klar, aber wie kriegst du die Leute in den Podcast und wie kriegst du sie in den Stream? Das ist ja auch noch so eine Geschichte, wenn du auch noch live gehen willst damit. Ja, also den Stream, den macht der Robin, der macht das ähnlich wie du auch. Fangen wir mal ganz einfach an. Es gibt, das habe ich nicht auf dem Bildschirm, weil ich bin ja Mac-User, aber ich weiß, es gibt ja für Skype diesen Skype-Recorder. Und wenn ich das immer richtig verstanden habe von dem Patrick, der diesen Skype-Recorder startet, der kann zwei Spuren aufnehmen, und zwar seine eigene und alle Teilnehmer, die im Skype drin sind. Das heißt, er hat dann auf alle Fälle zwei Spuren. Seine ist alleine, aber meine und von Robin, die hat er zusammen. Somit hat er eine Aufnahme via Skype. Und du kannst ja im Mixel, genauso wie du, wirst du jetzt im Mixel irgendwo eine Eingangsquelle gewählt haben, die jetzt nach draußen streamt. Du hast es ja getestet und so wird es bei Skype auch gemacht. Und so nimmt er auf. Ich mache für den Retro-Kompott mache ich eine Backup-Aufnahme mit einer Software, die ich mir mal gekauft habe. Die heißt Audio Hijack This. Die gibt es für die Mac-User. Und da kann ich in der Software anwählen, von welcher Quelle ich aufnehmen möchte. Das heißt also, ich könnte jetzt auch die Software starten, könnte einfach sagen, also bitte greif mir alles ab, was hier im Teamspeak gesprochen wird. Da würde er mir das aufnehmen. Aber ich habe halt keine Spuren getrennt. Und worauf du hinaus willst und worauf die Dotti vielleicht auch auf hinaus will und so, es gibt momentan wohl noch keine mobile Applikation für die Handys. Aber wie du schon sagst, es gibt Skype. Und wenn du Skype nutzen möchtest, dann kannst du natürlich, wenn du, ich spreche jetzt für den Mac, Windows musst du mir gleich mal helfen, ob es so ist. Es werden diverse, ich nenne es mal virtuelle Soundkarten installiert. Und es gibt beim Mac sogenannt das Skype-Mikrofon und das Skype, den Skype-Lautsprecher. Und du kannst dann natürlich, wenn du jetzt Studio Link benutzt und das Ganze jetzt kommen wir auf eine Software, die hatte Klaus noch nicht angesprochen, auf dem Windows-Rechner beziehungsweise auf dem Mac nutzt Reaper in Verbindung mit Ultraschall. Reaper ist eine Aufnahmesoftware, also ähnlich wie Audacity, bloß wesentlich professioneller. Also, was gibt es noch? Cubase oder Logic hat vielleicht der eine oder andere mal gehört. Und für Reaper gibt es halt Ultraschall. Ich sage einfach mal, das ist eine neue Arbeitsoberfläche, die programmiert wurde für Podcaster. Und dort kann man natürlich diverse Quellen anwählen. Und wenn jetzt dort die sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit, dass die Leute jetzt sich jetzt einen Rechner haben, die haben jetzt ein Handy, haben aber Skype, dann kannst du zumindest am Mac, und ich weiß jetzt, da muss Klaus gleich was zu sagen, also du kannst am Mac sagen, okay, meine Eingangsquelle ist jetzt aber hier Skype, ich hole mir einen Skype-Teilnehmer rein. Und das geht ohne Probleme. Ich habe das auch schon ausprobiert und ich weiß nicht, ob das auch unter Windows funktioniert, Klaus. Das muss ich an der Stelle sagen, kann ich so auch noch nicht beantworten, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber laut Aussage vom Ralf Stockmann ist ja jetzt mit dem neuen Release 2.2 von Ultraschall die Funktionalität gleichgezogen worden zwischen Apple und Windows. Aber Okay. ich habe mich da noch nicht weiter mit beschäftigt. Also im Moment jetzt ist es so, was das Streaming betrifft, da hast du recht, ich habe jetzt das Mixer laufen, da kannst du unter Any Input aussuchen, was rausgehen soll. Da habe ich jetzt einfach den Ausgang von meinem Lautsprecher. Da seid ihr halt drauf. Und mein Signal geht über das Mikrofon direkt dann raus. Und ich habe gerade gesehen, im Chat ist der Martin vom Metacast, der hat Daumen hoch, passt. Offensichtlich funktioniert's. Ja. Jetzt sehe ich gerade. Ich habe ihn mal rausgeschickt. Ja, das geht nicht anders. Der hat Aliens gehabt, Ja, Alter. da ist noch ein kleines technisches Problem. Freut mich außerordentlich, da kann ich meine Skills in Ultraschall, was Schneiden und rausschneiden und so betrifft, etwas noch feilen an der Stelle. Lass doch drin, war cool. War der Kraft nicht von mir? Ich habe hier ganz panisch Nee, einen nee, nee, Stecker nee. rausgezogen. Nein, nein. Also, das ist auch so ein Ding. Also, heute wird es ein Meta-Podcast hier beim Raucherbalkon. Das ist aber auch mal gut, weil das muss auch mal sein. Das ist auch so ein Ding. Letzten Endes, wir machen ja jetzt den Raucherbalkon übers Teamspeak, was ja auch eine schöne Möglichkeit ist, um Leute dazu zu holen. Passt ja heute auch ganz gut. Schau, wir sind jetzt 1, 2, 3, 4. 5 Leute. Und das sind so Kleinigkeiten, die man halt auch beachten muss. Also beim Teamspeak ist schön, wenn einer spricht, siehst du, dass diese Lampe, die davor ist, nicht dunkelblau, sondern hell ist. So, das heißt, ich habe jetzt genau gesehen, außer bei dem Mac, wie spricht er sich aus? MacHuman? Ah, das kann er uns hinterher sagen. War kein Signal drauf. Das heißt, das kam jetzt definitiv von ihm. Ist aber auch nicht schlimm, kann ja mal passieren. Letztendlich, ja. Teamspeak, wie sieht es denn damit aus? Teamspeak geht übers Handy. Wie groß ist der Aufwand, das zu installieren? Kann man das Leuten zumuten? Kostet 4,99 bei. Also es ist wirklich einfacher, dann über Skype zu machen. Ich habe Patrick letztens getroffen. Patrick ist da immer so seiner eigenen Meinung. Er sagt immer, ja, ich höre das immer und so. Und der ist halt voll von Skype überzeugt. Ich habe ihm halt gesagt, also ja, es ist okay. Die Latenzen sind aber gruselig. Ich meine, die Latenzen auf Teamspeak sind auch gruselig. Also es wird Klaus bestätigen. Ich meine, wenn es dann abends gemütlich wird und wir, ich habe ja irgendwann sogar nochmal den Joke gerissen, hier komm, wir machen auch noch so ein Google Hangout. Das heißt, wir sehen uns auch noch alle. Und wenn Klaus dann Gitarre spielt und wir wollen ein gemeinsames Lied singen, das ist eigentlich unmöglich, weil wir können also im Teamspeak zumindest nur in Kanon singen. Das geht nicht anders. Und bei StudioLink, das wollen Klaus und ich demnächst mal probieren, sind wir fast der Meinung, es müsste aufgrund der ganz, ganz geringen Latenzen funktionieren. Aber ich denke, es ist wirklich einfach, um jetzt nochmal auf die Dotti zurückzukommen, zu sagen, Leute, passt auf, installiert euch ein Skype. Viele Leute haben halt einen Skype-Account. Und du hast unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, mit Reaper und Ultraschall die Leute da reinzuholen. Ich habe also auch sämtliche Konstellationen und Spinnereien ausprobiert. Ich habe also mich mal hingesetzt und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Podcast habe, den ich jetzt hier aufnehme und wir stellen uns vor, wir nehmen über StudioLink und Reaper auf, das geht, aber es gibt auch, wenn man Ultraschall installiert, den sogenannten Stream, also man kann auch über Ultraschall streamen. Und wenn ich jetzt meinen Rechner jetzt hier noch reinstelle, also der mit Studio, wenn wir im Studio glabbern und ich stelle meinen Rechner einen Account hier rein und wähle als Ausgangsquelle den Stream oder so, dann können zumindest die Leute, die im Teamspeak sind, die könnten alles hören, was über StudioLink rausgesendet wird. Also wenn sie sagen, wir wollen das nicht über einen Livestream hören, wir wollen es halt über Teamspeak hören oder so. Und die Möglichkeiten sind da echt groß. Und Klaus wird es bestätigen, wenn man sich also im Reaper und im Ultraschall diese Matrix zusammenklickt, das dauert keine Minute. Gut, man muss natürlich gucken, dass man die richtige Quelle wählt, weil ich hatte es schon mal, dass ich mich selber gehört habe oder Klaus sich selber gehört hatte. Klaus und ich, wir haben noch so ein kleines Problem zwischen Mac und Windows, wobei ich der Meinung bin, das war wahrscheinlich einfach ein Problem der Internetleitung. Also um Dotti zu helfen, wenn du wirklich Leute hast, mit denen du irgendwie ein Interview führen willst, die ein mobiles Handy, die mobil unterwegs sind, das geht über Reaper und Ultraschall ohne Probleme. Wofür ist das Ultraschall? Dumme Frage, einfach mal zwischendurch. Ultraschall ist, also du hast eine Software, die heißt Reaper, das ist eine Digital Audio Workstation, da kannst du professionelle Aufnahmen machen. Da wird der Christian sagen, das kennt er sowas. Also Christian, also du kennst sowas wie Logic und Cubase, ist das richtig? Das kennst du, ne? Kenne ich, nutze ich aber nicht, weil ich versuche es auch immer einfach zu halten. Ich mache eigentlich Audacity, habe aber Reaper mittlerweile schon drauf, muss mich aber noch damit beschäftigen. Aber Ultraschall sagt mir jetzt nichts. Genau, und wenn du Ultraschall installierst, dann hast du im Reaper einen Menüpunkt oben mehr und der heißt Podcast. Und der hat lauter Funktionen, die du als Podcaster brauchst. Und es gibt diverse Videos, wo du welchen Button wofür brauchst. Also Klaus hat sich mittlerweile reingefuchst. Du musst halt über diesen Menüpunkt, glaube ich, gehen. Da muss Klaus mich jetzt korrigieren, das weiß ich nicht. Man kann darüber dann auch über diesen Menüpunkt anschneiden und so. Und also ich persönlich habe gesagt, okay, Reaper aufnehmen. Ich habe 2 getrennte Spuren. Speichere das Ganze ab in einer Datei, die nennt sich FLAC. Das ist eine Rohdatei, ähnlich wie Wave, und lade die ganzen beiden Spuren in Audacity rein, weil ich seit Jahren in Audacity arbeite und kann damit am besten schneiden. Klaus arbeitet sich gerade rein, dass er mit Reaper schneidet. Aber es ist quasi eine, wie so ein Plugin, was auf das Gerüst von Reaper gelegt wird. Wenn du das installierst, dann hast du halt einen Menüpunkt mehr. Wenn im Browser, ich weiß nicht, ob du, ja gut, als Geocacher kennst du, ein Grease Monkey Script installierst oder so, du hast halt einen zusätzlichen Menüpunkt und der ist halt programmiert oder gemacht worden für Podcaster. Also wenn okay, ich verstanden. Und Reaper und dann macht man da das Studio Link noch dazu und dann kann man eben, so wie wir es jetzt hier im Teamspeak machen, gemeinsam reden und das gleichzeitig aufnehmen, um es mal einfach zu sagen. Das brauchst du nicht mehr machen, weil mit dem neuen Ultraschall, was letzte Woche rausgekommen ist, Ultraschall Version 2.2, beziehungsweise nachdem ich ein bisschen gemeckert habe, gibt es eine 2.2.1, weil ich Probleme hatte. Es gibt nämlich ein Soundboard und also zumindest gab es, nachdem ich, nein, nicht gemeckert habe, ich hatte Probleme, gab es 2 Tage später ein Update. Wenn du Ultraschall 2.2 installierst, ist automatisch dieses Plugin Studio Link integriert. Früher bei 2.1 musstest du noch so dieses Plugin nachinstallieren, aber wenn du jetzt 2.2 installierst, ist diese ganze Geschichte in Reaper installiert. Um es einfach zu erklären, du machst Reaper auf, dann gehst du hin und kannst mit der rechten Maustaste sagen Insert New Track. Das ist dann deine Spur. Da gehst du hin, gehst noch in den Einstellungen unter Podcast, gibst dann Audio Device, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein Audio Device. Also bevor wir aufgenommen haben, hattest du ja gerade das Problem, dass du das falsche Mikro angewählt hattest. Da wählst du halt deine Audioquelle an, das ist dann dein Track. Und wenn du sagst, so, ich möchte jetzt ganz gerne mit Hatti über Studio Link verbunden werden, dann gehst du nochmal rechte Maustaste und sagst Insert Template, dann geht ein Menüfenster auf und dann kannst du sagen, da kannst du Template selber anlegen, aber es gibt dann in dem Menü einen Menüpunkt, der sich da nennt Studio Link und da klickst du drauf Studio Link, dann wird der automatisch integriert, dann geht ein Browserfenster auf, Studio Link öffnet einen Browser und dann hast du ein Browserfenster, wo du dann siehst, also wenn du am Reden bist, deine Quelle angewählt hast und auch scharf geschaltet hast, die musst du noch vorher scharf schalten, dann siehst du einen Ausschlag und dann hast du, ähnlich wie bei Skype, hast du ein Auswahlfenster, Call, bla bla bla und da gibst du dann diese Studio Link Nummer ein, das ist dann irgendwie mit den Buchstaben und Zahlen Folge, die gibst du ein, rufst denjenigen an und dann sagt er sofort, zack, hallo, ich bin da und dann hast du den Ausschlag von dem und hast diesen Ausschlag am Reaper, drückst auf Aufnahme und er nimmt sofort 2 Spuren auf. Das ist wirklich kinderleicht. Das habe ich jetzt schnell erklärt, aber in dem Video, was 10 Minuten geht, wird das genauso erklärt. Das wird Klaus bestätigen. Ist das richtig? Ja, ne? Ja, also wer sich für Studio Link und Ultraschall installiert, interessiert, wollte ich sagen, ist auf jeden Fall gut aufgehoben auf der Homepage vom Ultraschall. Was ich gern machen möchte, ich möchte den Sönke mal ins Gespräch bringen hier, weil ich habe gehört in eurem Podcast, ihr habt ja auch öfter mal einen Gast. Wie macht ihr das? Ihr seid bei Teamspeak? Hallo, ja, wir machen das nur über Teamspeak und das, was wir an Gästen haben, ja, der David kommt auch über Teamspeak rein und alles andere waren irgendwie zugeschickte Kommentare. Dann ist meine Frage, der David, ist der, wie soll ich das sagen, ist der so Podcast, Audio affin oder habt ihr ihm das beigebracht und gesagt, hier, pass auf, du musst mal das und das installieren und wenn du das hast, dann gibst du noch den und den Server ein und dann treffen wir uns da und sprechen oder war das aufwendig, ihn an den Start zu bringen, weil Teamspeak wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, das geht auch auf einem Handy, ist halt schade, dass das was kostet, okay, aber vielleicht kann man das mal in Kauf nehmen, wenn man sagt, ich mache sowas mal öfter, dann bin ich als Gast halt irgendwo und mache das. Ist das eine gangbare Möglichkeit? Also er hat überhaupt keinen Plan von der Materie gehabt und wollte aber gern dabei sein. Und dann haben wir ihm gesagt, ja, musst du mal gucken, hier, geh mal in den Apple Store, hätte ich mal gesagt, hier in den Play Store. Und dann hat er sich die App runtergeladen. Dann haben wir ihm die Zugangsdaten gegeben für die Pod-WG. Er hat sich da kurz eingeloggt und zack, lief das. Das waren also für ihn, ich sag mal, 10 Minuten. Das hat er während der Autofahrt gemacht. Er war nochmal kurz los und er hat noch irgendwas von der Tankstelle geholt. Die Verbindung riss immer ab, weil das halt mit dem LAN so eine, oder mit dem Mobilnetz so eine Sache war. Aber das einmalige Einrichten war für ihn überhaupt kein Problem. Ja, okay. Ja gut, das Bandbreite ist dann sowieso noch ein anderes Thema. Da müssen wir später nochmal drauf kommen, wenn wir mal über Kompressionen reden, was welcher Client wie Dateien und Sounds komprimiert. Aber das heißt letzten Endes, für euch war es relativ einfach zu sagen, so pass auf, installier dir das Ding und auf geht es. So ist es. Aber man muss halt bereit sein, sich als Gast für vermutlich eine einmalige Geschichte wieder mal irgendein Programm, in diesem Fall auf sein Smartphone oder halt auf dem PC zu installieren. Und ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin irgendwo auf dem Campingplatz und irgendjemand sagt, hey, ich will da mal mitreden. Da wird das Ganze schon schwierig, dem das denn zu verklaren. Womöglich noch irgendein Rentner, der noch weniger Ahnung davon hat und... Ich weiß nicht, deswegen dachte ich, so eine Studio-Link-Geschichte und dann vielleicht auch diese Metallbox dazu langfristig, das wäre schon eine coole Geschichte. Die brauchst du nicht. Du brauchst die Metallbox nicht mehr. Ja, erstmal nicht. Du brauchst die Metallbox dann, wenn du jemanden hast, der jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass jemand überhaupt keinen Rechner hat oder überhaupt keine Lust hat, irgendwas zu tun. Dafür ist die super. Aber das heißt doch letzten Endes, wenn du sagst, mit installieren und dann auch noch Geld bezahlen dafür, dann sind wir eigentlich bei dem Punkt, dass Skype letztendlich für, also ich rede jetzt wirklich über Gäste außerhalb von allem, es ist niemand, der jetzt sagt, ich mache sowieso den nächsten Podcast, mir ist wurscht, ich melde mich bei Teamspeak an, weil dann ist der Raiden so nett und macht mir einen Raum und da kann ich auch aufnehmen. Völlig beside von diesem Thema, dann sind wir doch eigentlich an dem Punkt, wo man sagt, Skype ist super, oder was wir ja dann bräuchten, man darf ja Wünsche äußern, was wir dann bräuchten, wäre eigentlich eine Studio-Link-App, die auf den gängigen Handtelefonen telefoniert oder funktioniert, wie auch immer. Dürfte ich da mal was zu sagen? Auf jeden Fall, deswegen bist du hier. Ja, ich habe das ja jetzt gerade so ein bisschen mitbekommen. Also ich finde diese Teamspeak-Geschichte eigentlich eine super Sache. Problem ist wirklich, dass viele das erstmal finden müssen. Kommen sie auf den Server? Wie können sie sich einloggen? Und so weiter und so fort. Wenn da jemand bei ist, der sich da absolut nicht mit auskennt, der hat das schon. Skype finde ich auch eine super Sache, hat aber auch dann den Nachteil, dass du dich wirklich anmelden musst. Es gibt natürlich auch einige Leute, die haben da keinen Bock drauf und so weiter und so fort. Das heißt also, da gibt es auch diese. Was ich eigentlich schon seit Jahren benutze, beruflich, ist zum Beispiel die Funktion Free Conference Call. Ein interessantes Tool. Das kannst du nämlich auch, derjenige, der dann letztendlich diesen Podcast macht, kann sich da einen Account erstellen, kann sich dann sozusagen dort eine Session oder ich sag mal so ein Konferenzcall aktivieren, kriegt dann einen entsprechenden Link und kann dann diverse Leute einladen. Und diese diversen Leute können dann weltweit auf, ich glaube, es sind jetzt insgesamt 61, aus 61 Ländern, sich per Telefon beziehungsweise auch als Handy dort einwählen und können dann mit insgesamt über 1000 gleichzeitigen Personen kommunizieren. Also soweit ist da die Technik und das Ganze ist kostenlos. Das heißt also, du kannst einfach eine Session oder einen Call kreieren und kannst dann diesen Link weitergeben. Da werden dann die entsprechenden Telefonnummern freigeschaltet und du könntest dich dann also da draufsetzen und das Ganze kannst du als Organisator auch entsprechend als MP3 oder als WAV-Datei abspeichern und kannst es dann später verwenden. Das finde ich nur eigentlich eine Alternative eigentlich für die, die absolut überhaupt keine Ahnung haben, irgendwie mit Internet irgendwie zu kommunizieren oder was zu machen, hervorragend. Also wenn ich mal was dazu sagen kann, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Teamspeak ist eine super Sache. Sönke hat es gerade gesagt. Der Gast, den sie genommen haben, der hat es kapiert. Aber Teamspeak installieren, die Zugangsdaten eingeben, ist wirklich nicht einfach. Und ich bin nach wie vor der Meinung, die Kiste braucht keiner, weil ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Ich sage meinem Gegenüber, ich möchte ein Interview mit dir führen, gehe auf die Seite und lade, oder ich schicke ihm Link, lade die Datei runter, den Standalone-Player von Studio Link, den startest du, und ich habe es gerade nochmal gemacht, den startest du mit einem Doppelklick, dann öffnet sich dein Browserfenster und dann sagst du deinemjenigen welchen, rechts oben in der Ecke steht eine Nummer mit Add Studio Link. Die Nummer sagst du mir bitte an und dann ist alles gegessen. Es funktioniert. Es braucht sich keiner Gedanken machen, um irgendwelche Serverdateien irgendwo eingeben oder so ein Gedönse. Das funktioniert super. Die Kiste sicherlich, das waren die Anfänge. Ich weiß nicht, ob sie noch verkauft werden. Sie funktionieren ja auch noch. Ich weiß aber nicht, wie sie funktionieren. Aber ich finde diese Softwarelösung super und wie Klaus schon gesagt hat. Und ich denke mal, das wird auch in Zukunft kommen, dass es dann irgendwelche Applikationen für die Mobilgeräte gibt und wo du die dann einfach startest und sagst, so, zack, da bin ich. Muss man sich natürlich dann überlegen, habe ich jetzt Bock mit jemandem, der über sein Mobilfunktelefon da reinspricht, kann ich die Aufnahme gebrauchen? Ich meine, wir haben mittlerweile alle hochwertige Handys, aber es gibt schon Unterschiede in den Mikrofonen. Klaus wird es bestätigen, der hat auch irgendwie eins. Das klingt wie, als wenn er aus dem Joghurtbecher spricht. Und ja, man weiß, was ich sagen will, aber es würde ja gehen auch übers Handy. Und wenn einer sagt, ich habe nur ein Handy, ich habe keinen Rechner und ich brauche, und jetzt sagt der Gegenüber, ich will jetzt aber das Interview mit dir führen, dann wäre es natürlich auch mit Sicherheit auch sehr hilfreich, wenn es dann in Zukunft mal eine Ja. Studio Link-Applikation geben wird. Ja. Bin ich 100% bei dir. Ich möchte aber trotzdem kurz auf den Bluminator zurückkommen. Bist du so nett und würdest uns so ein paar Infos über diese Lösung, die du da angestrebt hast, mal in den Teamspeak-Chat hier reinhauen? Weil ich tat mir das gern angucken und kann mir natürlich die ganzen URLs jetzt so beim Hören nicht melden, weil am Ende ist es wirklich so, dass man vielleicht bei den Leuten gucken, die im Wirtschaftsbusiness irgendwo unterwegs sind, weil auch da ist das ja ein großes Thema, dieses ganze Homeoffice, dieses wir sind vernetzt über teilweise Kontinente hinweg. Würde mich freuen. Ah, da kommt schon was. Ja, ich habe den schon mal reingehauen. Nee, Ja, das ist klasse. tatsächlich so. Wir haben früher haben wir tatsächlich diese Software benutzt, weil wir hatten früher einfach auch dadurch, dass wir beruflich sehr, sehr in vielen Ländern sind und ich eine Lösung gefunden habe, weil früher hatten wir einfach so einen Konferenzcall gehabt für England selber direkt und ich musste jedes Mal mich in England einwählen. Und wenn du da eine halbe Stunde telefonierst, war das echt schweineteuer gewesen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe hier was gefunden, was für alle kostenlos ist und lass uns das mal benutzen. Wir haben das dann also auch näher später benutzt und das war eigentlich eine super Audioqualität. Ich meine, gut, meine Kollegen haben dann natürlich dieses Intercom-System benutzt, so ein Raumlautsprecher, was manchmal ein bisschen schwierig war, dann die unterschiedlichen Leute da oder die einzelnen Leute dann zu verstehen. Aber persönlich war die Audioqualität unter den einzelnen Telefonen, die dann sich eingewählt haben, hervorragend gewesen. Und ich habe das dann später auch für einige andere private Sachen mal benutzt und habe dann gesagt, Leute, lass uns da mal zusammen kommunizieren, um dann irgendwelche ja, Veranstaltungen oder sowas zu organisieren. Und ich sag mal, dafür, dass es dann kostenlos ist und du da 6 Stunden frei telefonieren kannst auf dieser Leitung, fand ich das eigentlich ein super Tool. Und du kannst einen Step noch weitermachen. Du kannst dann sogar noch das, was du auf dem Bildschirm siehst, dem anderen, wenn der also per PC dann nochmal drauf ist, kannst du das auch nochmal einloggen. Kannst du dann also auf dem PC dann also entsprechende Bilder oder Präsentationen dann auch nochmal zeigen. Also es ist wirklich so ein richtiges Videokonferenztool, was dann also auch 100% kostenlos ist, ne? Ohne Werbung. Ja, also für mich klingt es interessant. Mal schauen, wie man das dann irgendwie auf die Podcast-Szene umschlüsseln kann. Den Oboman würde ich gerne noch was fragen an der Stelle. Christian, kannst du dir vorstellen, dass deine Mama sich TeamSpeak installiert irgendwo? Also Sie selber installiert es nicht. Das macht mein Bruder, der über TeamViewer immer auf Ihren PC zugreift und ihr das dann einrichtet und erklärt, wie sie es bedient. Aber vorstellen kann ich mir das schon. Die hat alles andere bis jetzt auch mitgemacht und warum das auch nicht machen. Wobei sie ist nicht so weit weg, dass, also wenn wir zwei Interview machen, ich einfach gesagt habe, es ist immer wert, sie zu besuchen und ich fahre dann dahin, nehme mein Zoom und nehme auf. Aber rein theoretisch, klar. Ich fand es auch nicht so schwierig, das TeamSpeak zu installieren, was hat die vorhin gesagt hat. Also ich kann mich erinnern, das Ding installieren, wie jedes Programm auch, dann eben diese eine Servernummer da eingeben, ist ja auch alles gut beschrieben und dann lief es eigentlich schon. Also ich finde es gar nicht so schwierig. Aber ich glaube, StudioLink ist da noch viel einfacher mit dem Gastzugang. So wie Hatti das gerade eben gesagt hat. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber da gibst du ja gar nichts mehr ein. Du brauchst nicht mehr viel installieren. Ich glaube, das ist die absolut super Lösung. Und es braucht wirklich nur noch der Podcaster selber, das Programm eventuell kaufen und wie auch immer. Er hat einzelne Spuren und die ganzen Vorteile, das, ich glaube, das setzt sich durch. Ganz klar. Glaube ich auch. Also was ich heute gehört habe, hat auf jeden Fall motiviert, da jetzt doch näher dran zu sein. Bisher gedacht, das kapierst du nie. Aber allein, wie es Hatti vorhin erklärt hat, hat mir schon viele Augen geöffnet. Und dann ja mit YouTube nochmal nachgucken, wird klappen. Ich kann aber auch dazu sagen, keiner braucht was bezahlen. Das Reaper läuft 60 Tage, meins ist abgelaufen. Ich kriege zwar immer irgendwie einen Countdown angesetzt, irgendwie bla bla, ich muss was kaufen oder so. Ich habe wahrscheinlich irgendwelche Einschränkungen, die ich aber beim Podcast aufnehmen nicht nutze. Von daher, es kostet kein Geld. Reaper kostet auch nach 60 Tagen kein Geld. Sage ich jetzt mal. Also wenn da jetzt einer ist und sagt, pass mal auf, dann hast du aber die und die Funktion nicht, dann ist mir das halt einfach noch nicht aufgefallen. Aber ich kann starten. Er sagt mir zwar, meine Zeit ist abgelaufen, aber ich kann trotzdem aufnehmen und so. Ich muss aber nach wie vor dazu sagen und ich bin froh, dass ich hier die Pod-WG nutzen kann. Ich werde auch nach wie vor ein TeamSpeak aufnehmen. Mein Geocaching-Podcast werde ich mir hier aufnehmen. Und StudioLink ist einfach eine Sache. Ich bin halt immer so wie Klaus oder irgendwelche anderen Leute. Ich bitte gerne Sachen aus. Und wenn irgendwas mal nicht geht, kann ja mal sein, dass der TeamSpeak-Server nicht läuft oder so, dann habe ich halt eine andere Möglichkeit, die mir besser gefällt als Skype. Also ich bin, auch wenn ich mit dem Retro-Kompat Skype aufnehme, ich bin kein Freund von Skype. Skype hat unwahrscheinlich viele Latenzen und hat viele Aussetzer. StudioLink hat angeblich ganz, ganz wenig Latenzen oder so, aber ich meine, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist alles nur ein Hobby, wir sind ja kein Radio und wir können hier alle ohne Probleme TeamSpeak aufnehmen. Es ist eine weitere Alternative, über StudioLink aufzunehmen. Es gibt dann ja noch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, da bin ich auch überhaupt kein Freund von, aber da kann Klaus mal so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt da ja noch Mumble und Mumble habe ich eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht und ja, ist einfach so, ich habe einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht und ich weiß nicht, wie das bei Klaus ist. Der war ja in der glücklichen Lage, er brauchte beim Pod-Union Magazin nicht zu schneiden. Wobei ich immer sagen muss, wenn ich jetzt mit StudioLink aufnehme, ich habe das mit Klaus einmal getestet für Face of Death, wir haben es gemacht, ich schneide an meiner Spur nicht so rum und an Klaus seiner auch nicht rum. Wenn Klaus hustet oder ich huste, dann ist das so. Also mich stören irgendwie Räuber der da nicht oder so, aber ich weiß, dass beim Pod-Union Magazin wurden halt viele geschnitten und gemacht und getan, aber ich war von der Qualität nicht immer so überzeugt. Kannst du da was zu sagen, Klaus? Ja, ich sehe gerade, Klaus ist gar nicht da. Was ist passiert? Das ist jetzt aber schlecht. Geschichte einpflegen? Ja, bitte. Während wir auf Klaus warten. Also, und zwar tatsächlich ganz ernsthaft hatte ich heute eben auch diese Frage oder die Situation, dass ich einen für meinen bzw. für einen Allgäu Geocache Podcast einen Gast mit reinbringen wollte. Den habe ich heute erst und da ist es jetzt so, der sitzt in einer Sicherheitsbehörde in seinem Büro und da kommt er übers Internet nicht frei raus. Also da funktionieren alle Dinge wie Teams bis nicht. Heißt, wir haben ausprobiert und verabredet da ziemlich gute Siemens-Telefone mit Freisprecheinrichtung. Ich habe mir das angehört, wie das klang. Das klang so gut, wie wenn der Mann bei mir im Raum sitzt. Also unglaubliche Qualität über dieses ganz normale Festnetztelefon. Heißt, ich nehme also in 14 Tagen ungefähr, wenn wir dann das Interview machen, tatsächlich einfach wieder mein Zoom H5 mit, zwei Kleinmembranmikrofone. Das eine hängt über dem Telefon, das andere ist bei mir am Mund. Und ich denke, dass das ein Interview wird, was auf jeden Fall anständig klingt. Also ja, ganz normales Telefon, Festnetztelefon, falls es noch einer kennt. Ja, sicherlich, klar kenne ich das. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Dinge aufzunehmen. Und also ich weiß nicht, also Sönke, du bist ja mit TeamSpeak auch glücklich und qualitativ ist auch okay für dich alles, ne? Wir sind bei Folge 7. Ich bin noch im Embryonalstadium und ich kenne noch fast nichts anderes als die PodWG und TeamSpeak. Ja, ist doch schön. Ja, so, der Klaus ist wieder da. Ich hatte das nicht gesehen, dass er AFK war. Hast du meine Anfrage bezüglich Mumble gehört? Ich habe dann mal Mumble in den Raum geworfen. Ich habe gesagt, also ich habe jetzt nicht so die tollen Erfahrungen mit Mumble gemacht, aber du warst ja auch oder bist ja auch ja, freier Mitarbeiter bei der Podunion im Magazin und die nehmen ja noch Mumble auf und da wird ja auch fleißig immer geschnitten, deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Die legen also viel Wert auf Räusper und Hustele rauszuschneiden. Mich stört es nicht, aber wie ist deine Erfahrung mit Mumble? Ja, bevor ich jetzt da antworte an der Stelle, nur holt mich kurz ab. Ich habe gesehen, der Martin vom Metacast ist da. Den habt ihr begrüßt? Nee, machen wir gleich. Hallo Martin. Sorry. Ja, moin. Ich bin noch ruhig. Macht man. Ja. Weil von Martin weiß ich, der Metacast nimmt mit StudioLink auf. Den können wir nachher noch befragen. Und ich habe gesehen, ach, mein Lieber, wie spreche ich dich denn aus? Du hast doch bestimmt noch irgendwie McHuman. MacHuman. Du hast doch bestimmt noch einen bürgerlichen Namen. Ja, ich heiße MC, aber der bürgerliche Name tut nichts zur Sache. Okay, also tut nichts zur Sache, MC. Entschuldigung, Wir war ein Scherz. nennen wir Ja. Frank. Weil Mr. Mystery. ich verorte den MC Q-Man, hoffe, das ist jetzt richtig, an der Stelle genau nämlich auch bei der Abteilung Pottunion, ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Ich habe da Administration und war eigentlich auch derjenige, der dann quasi die Qualität versucht hat, ein bisschen nach oben zu drängen. Ah, das ist ja schön, dass wir so einen hier haben. Ja, dann glaube ich nämlich, dass du vielleicht definitiv der bessere Ansprechpartner bist, dieses ganze Rede mit Mumble vielleicht für uns ein bisschen aufzudröseln. Kann man das nutzen? Ist das okay? Braucht man das? Oder sind wir mit StudioLink mittlerweile an einem Punkt, wo man sagt, Mumble ist eigentlich auf dem absteigenden Ast? Naja, was heißt StudioLink? Das ist erstmal, glaube ich, jetzt so die Beta-Phase und ich denke mal, wer das erstmal nutzt, ist erstmal richtig gut dran. Ne? Generell kannst du natürlich selber machen, was du möchtest. Also, wir haben einfach angefangen oder ich bin einfach mit dazugekommen, auch in Sachen Podcast-Ding, was früher kam und dort hat man halt einen relativ schlechten Codec etc. Und haben wir einfach darüber nachgedacht, wie kann man das am besten von der Qualität her machen, weil wir eben nun nicht alle in einem Raum sitzen. Da ich natürlich ein Tonstudio auch habe und dann ein Master Engineering mache, habe ich dann viele Sachen auch übernommen, bis dann Auphonic dann auch kam, ja, und uns da ein bisschen Arbeit abgenommen hat. Aber ich denke mal, vom Audio-Codec, den wir jetzt auch jetzt hier in TeamSpeak haben, ist das ja schon extrem gut. Ja, also das ist so schnell hat sich das gewandelt, also es ist echt Wahnsinn. Diesen Audio-Codec, das ist ja der Opus-Codec, den nutzt StudioLink, glaube ich, auch. Also, den nutzen wir, also den Korrekt, ja. nutzt StudioLink auch und so. Ich weiß, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, dass die Latenzen angeblich bei StudioLink nicht mehr so hoch sind wie bei Mumble oder bei TeamSpeak oder bei Skype. Ich weiß nicht, wie man das programmiertechnisch löst. Ich bin da also absolut unwissend. Aber wenn du jetzt ja, von der Podunion bist oder so, und hast halt einfach gesagt, Qualität hochsetzen oder so. War das wichtig, dass man jetzt irgendeinen Räusper oder einen Husten da rausnimmt? Ist das so wichtig? Kommt drauf an, was er halt machen möchte. Ja, also bei uns war halt generell immer das Problem, dass wir gesagt haben, okay, Kollegen, wer Lust hat, der kommt vorbei und erzählt uns ein bisschen was. Wir suchen uns ein Thema aus, zum Beispiel beim Podcast Ding. Und Leute, die jetzt einfach mal so reinkommen oder auch Hörer, die haben generell natürlich gar keine Audiodisziplin oder wissen halt gar nicht, wie das Feedback überhaupt ist. Ne? Das muss man erstmal so ein bisschen herauskriegen. Und bei vielen Aufnahmen hat man wirklich extrem schlechte Qualitäten. Und dann kam Reiten auch immer mit so ein paar Ideen mit rein und meinte, ja, wir müssen da so ein bisschen Audio-Sound mit reinspringen und reinschmeißen, damit das ein bisschen interessanter wird. Da haben wir einfach mal ein bisschen herumexperimentiert. Ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, einen Huster rauszuschneiden. Aber wenn du sowieso gerade dabei bist, das Ganze zu schneiden, und wie gesagt, das war am Anfang ziemlich, naja, schwierig, ja, nachzuhören von der Qualität her, dann kann ich das auch noch mit rausschneiden. Ja, das Problem war eher, dass ich 4 Stunden Aufnahmen hatte, die man dann am Ende irgendwie asynchron eben haben, ja, und da spricht der eine am Ende rein und so weiter. Das ist eher die Schwierigkeit. Ja, ich kenne dich jetzt nur von Twitter her und ja, habe jetzt halt irgendwie jetzt, wo Klaus so den Wink- und Soundfall gab. Du bist jetzt bei der Podunion ja eher so jemand, der so im Hintergrund gearbeitet hat. Also du machst jetzt selber keinen Podcast oder warst auch nicht podcast-tätig bei der Podunion, außer beim Podcasting vielleicht früher, was es ja auch schon länger nicht mehr gibt. Nee, ich war auch im B-Teil mit dabei. Ich habe auch die administrativen Sachen mitgeholfen. Wir haben die Aktion mit den Podwichteln gemacht. Ich habe die Software mitprogrammiert. Es war auch mal die Idee, dann ein komplettes Design zu bauen und zu programmieren. Liegt natürlich einfach an meiner Zeit. Ich habe dann irgendwann, also ich war generell Podcaster. Ich mache das jetzt so knapp 11, 12 Jahre und war in Firmen aktiv und habe damit eben mein Geld verdient mit Podcasting in Firmenkommunikation. Und habe aber schon immer den Draht zur Community gehabt, oder besser gesagt, komme aus der Wiki-Szene und da habt ihr eine große Community. Da immer was in Sachen Verzeichnissen gemacht und Metadaten und überhaupt. Und hatte dann damals das PodB gegründet und bin so eigentlich erstmal zur PodUnion gekommen. Okay. Alles, was da so anfiel, haben wir dann einfach versucht, gemeinsam zu lösen. Ja gut, du bist halt einer der Menschen, die meiste Arbeit machen, aber man kennt die Leute halt einfach nicht, also da muss man seinen Hut vorziehen. Das ist richtig, ja. Ja, ist halt einfach so. Jetzt ohne ins Fettnäpfchen zu treten, wird es denn bei der PodUnion demnächst noch irgendwas Podcast-mäßiges geben oder wird es jetzt eine reine informative Plattform bleiben für die Podcaster? Das Magazin hat jetzt, ich nenne es mal, eine Pause eingelegt. Darfst du da was sagen oder du kannst es auch einfach sagen, ich sage da jetzt nichts zu. Gibt es da Informationen zu? Transparenz ist, glaube ich, immer wichtig. Ich denke mal, es wäre schön gewesen, wenn wir gemeinsam das Feedback gesucht hätten. Das ging leider dann nur so per E-Mails hin und her. Ich kann beide Seiten verstehen, egal was da jetzt mal so war. Ja. Ist halt eine Frage von Kommunikation. Und der Martin hat sich dann verabschiedet und hat auch gedacht, okay, möchte ich nicht mehr weitermachen. Insoweit, wie weit das jetzt weitergeht, dort kann ich persönlich überhaupt gar nichts sagen, weil, wie gesagt, ich mache jetzt viele andere Projekte. Ich bin knapp 80 Projekten vorher tätig gewesen, mache jetzt noch 30 nebenher. Irgendwohin muss man auch sein Geld verdienen. Und ich habe das nur so nebenbei mitbekommen, weil ich da, wie gesagt, noch Account hatte oder auch immer noch habe. Leider hatte ich jetzt einfach noch nicht die Zeit gehabt, mal selber auch herauszufinden, wie jetzt die Sachen überhaupt stehen. Aber ich würde mal fast sagen, dass sich das Ganze verabschiedet hat. Ja, ist schade. War halt einmal für mich zumindest sehr oft ein informativer Podcast, das Magazin. Das war halt auch öfter mal, das habe ich Martin auch selber mal erzählt, das war mir manchmal zu wissenschaftlich, aber das liegt einfach daran, dass Martin halt ein Wissenschaftspodcaster ist und die Manu aus Österreich auch. Aber es waren sehr informative Themen und ich denke mal, wir werden einfach mal gucken, was die Zukunft so bringt. Mal schauen, genau. Darf ich noch mal was zu diesem Codec fragen, so zwischendrin? Opus Voice steht bei mir rechts oben und dann steht Codec Qualität. Bei mir steht 6 und Bitrate 5,7. Was steht denn da bei euch überall so? Alles richtig, das steht auch so. Das heißt, das ist gut oder fast gut oder? Da bin ich kein Fachmann für. Ja, also du möchtest bestimmte Pakete von A nach B ziehen und je nachdem, wie du quasi, wie schnell du quasi die Pakete auflöst, sagt etwas quasi über das Format des Codecs aus, wie schnell die Latenzen eben laufen. Wenn du das eine ein bisschen höher machst als das andere, dann fängt es an zu knacken und so weiter. Das versucht dann quasi dieser Codec vereinfacht zu gestalten. Ja, wir haben jetzt also hier eine Bitrate von 5,71 Kilobits pro Sekunde. Das ist gut so. Ja. Und wir kriegen hier auch kein Knacken rein. Wir haben jetzt hier nicht unweigerlich die hohe Verzögerung. Sagen wir mal, es ist dufte. Okay, prima, danke. Ohne jetzt wissenschaftlich zu werden. Ja, also das heißt, bei euch allen steht genau das, was bei mir auch da steht. Wenn das sich ändern würde, würde es sich bei allen, zumindest die jetzt in diesem Raum sind, ändern. Nee, nicht unweigerlich, also hauptsächlich bei dir wahrscheinlich, weil wir natürlich einen Server haben, mit dem wir kommunizieren. Das heißt, wir alle nutzen einen Client und der versucht natürlich, das auch ja, gleichmäßig zu halten, ja, also synchron zu halten. Und wenn du jetzt eine schlechtere Qualität hast, dann wird es wahrscheinlich dort auch angezeigt bekommen und dann hast du eine kleinere Bitrate. Und dann kommst du in Verzögerung rein und dann wird irgendwann ein kurzer Knackser kommen, wahrscheinlich bei dir. Und dann wird das Ganze wieder synchronisiert über den Server. Okay. Ja, ich nehme mal einen großen Wischeimer, einen großen Lappen und ziehe eine große Schleimspur. Der Martin ist da. Einer meiner neuen Lieblingspodcasts, deswegen der Eimer. Oh. Ja, aber Klaus hat es ja gerade angesprochen. Ihr nehmt in Studio Link ja mit Reaper auf und seid voll zufrieden. Habt ihr vorher was anderes genutzt oder sagt ihr, das ist jetzt das Nonplusultra, wir möchten nichts anderes machen? Wie ist eure Erfahrung? Ja, also eigentlich ist es so, dass wir ganz, ganz lange bis vor ein paar Sendungen nur Skype benutzt haben. Uns wurde immer bescheinigt, dass die Qualität eigentlich erstaunlich gut ist. Das mag nun daran liegen, dass wir alle recht gute Leitungen hatten oder haben auch noch. Das ging auch ganz gut. Mich hat das aber immer genervt, auch dass ich eben meine beiden Kollegen immer nur auf einer Spur hatte. Und dann war der eine mal zu leise, der andere zu laut und so. Das war alles schon sehr lästig. Und dieses Studio Link hat das tatsächlich alles aufgebrochen. Ich habe jetzt schön zwei Spuren von den Jungs. Ich kann die einzeln trimmen und lauter machen, leiser machen, einzelne Effekte drauflegen. Finde ich super. Das gefällt mir recht gut. Ja. Und seit wir haben sehr, sehr basteln müssen. Also, oder ich mache ja die Technik dann auch. Und das war alles nicht so einfach. Also dann hatte der eine einen Ton, der andere nicht. Dann das war alles sehr, sehr schwer. Phil hat sich dann irgendwann hier dieses teure Biodynamic-Headset gekauft und ein Audio-Interface. Das war dann auch mit einmal neu und kam dann genau in die Zeit mit rein, wo wir den Studio Link auch ja, immer weiter probiert haben zu professionalisieren von unserer Seite aus als Anwender. Oder ja, und mit einmal war er denn nur auf einem Kanal, also nur linkes Ohr und rechtes nicht. Und da haben wir jetzt einen kleinen Trick oder Phil hat einen kleinen Trick angewendet. Er hat jetzt irgend so ein Programm, wo er das irgendwie umlegen kann bei sich auf dem Rechner und dann kriege ich das Signal gleich auf beiden Kanälen, weil sein Audio-Interface irgendwie mono rausgeht und dann gibt es nur einen Kanal oder so. Das habe ich nie ganz nachvollziehen können, geht jetzt aber. Im Moment, aktueller Stand ist eben Studio Link, aber wir sind noch auf der Ultraschall 2.1 mit dem, ich glaube, 1.6er Studio Link. Und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich. Es läuft jetzt alles. Also, wir hatten gestern Sendung und das war das erste Mal auch, dass ich jetzt auch im Nachhinein wir sind ja auch live auf Mixlr, dass ich mir die Mixlr-Aufnahme auch nochmal genommen habe und reingehört habe und das erste Mal glücklich bin, auch mit den Lautstärken, also so fast glücklich. Da geht immer noch ein bisschen was, aber wir sind ungefähr gleich laut jetzt auch da. Das hat jetzt auch funktioniert und Ich bin so ein bisschen traurig, dass ich demnächst ja dann mal updaten muss auf die 2.2, weil ich weiß ja nicht, was dann wieder alles kommt. Also bis sowas mal läuft, das, ja. Ralf sagt immer, also Ralf Stockmann sagt immer, das soll immer so leicht sein für alle und alle sollen es können. Das ist nicht immer ganz so leicht. Also ich gebe mir schon Mühe, alles so nachzumachen, wie er es so sagt. Und doch ist es immer wieder anders, weil man eigene Interfaces, Audio-Interfaces hat und ja, aber im Moment läuft alles. Ich bin sehr froh und ich denke, wir werden jetzt auch noch ein bisschen so weitermachen auf der 2.1 Ultraschall. Zumindest bis zur Sommerpause, die wir dann irgendwann Ende nächsten Monat einläuten werden. Und dann werden wir auch mal 3, 4 Wochen einfach mal leise sein. Ich Ja, kann, das ist so der Stand. Ja. Ich kann dich da beruhigen, Martin. Du kannst eigentlich just in diesem Moment das Update auf 2.2 machen, wenn du dein Setup von Metacast als Template gespeichert hast. Es ändert sich nichts, es bleibt alles so. Das Echt? Einzige, ja, Oh Gott, ist das schön. ja, ne, Ich habe das mir richtig Einzige, die Zähne im ist, Knopfloch. das Einzige, was wirklich einfach ist für die Leute, die jetzt das erste Mal sich Reaper installieren in Ultraschall, du brauchst kein Plugin nachinstallieren. Das Plugin ist in Ultraschall 2.2 drinne. Aber wenn du dein Template auf dem Desktop abgespeichert hast und hast 2.2 drauf, startest das, es ändert sich nichts. Alles ist gut. Brauchst dir keine Sorgen machen. Brauchst nicht bis zum Sommer warten. Okay, ja. Ja, ich bin ja auch immer so fahrig, weißt du, so vor der Sendung. Ich weiß nicht wieso, aber ich kriege das nicht weg. So das mit der Aufregung und so, das ist also grässlich. Und wenn denn die Technik noch streikt, ja, dann, also ich weiß, wir sprachen nun gerade auch eben über Martin und über das Magazin und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass er auch häufig mal auf Twitter irgendwie so, oh Gott, ich drehe gleich durch und so, die Technik streikt. Und das ist wirklich belastend, weil man denkt so eine Stunde vorher, alles eingerichtet und so und alles läuft. Und 2 Minuten bevor du live gehen willst, knackt dir irgendwas weg und du weißt erstmal nicht warum, weil du noch 20 andere Sachen machen wolltest und so. Aber wenn du sagst, das Template funktioniert, dann bin Ja. ich allerdings, ja, ich glaube, nächste Woche will ich das noch nicht. Ich will noch mal so Nein, eine ich Sendung hab's. wie jetzt gestern, die das erste Mal so durchzuckte, wo ich mich hinsetzen konnte und es lief alles, weißt du? Das ist ja toll. Also selbst wenn es nicht funktionieren würde, aber es ist ja mittlerweile so einfach, ihr seid 3 Leute, die Matrix hast du ja, die hast du in 2 Minuten zusammengeklickt. Das ist so einfach. Ja, klar. Das ist schon so. Ne? Nee, aber ich hab's wirklich drüber installiert und am Mac und es funktioniert ohne Probleme. Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich war ja gestern Zeitzeuge dieses großartigen Podcasts-Event, der da stattgefunden hat bei dem Metacast. Und Oder? das ist kein Schmus, weil ich habe das Fußballspiel gestern war langweilig. Deutschland, Polen 0-0. Aber mit euch im Hintergrund habe ich so viel Spaß gehabt, ich habe mich teilweise weggeworfen. Aber das nur am Rande. Nur die Frage, meine Frage wäre jetzt hier passend zum Thema: Was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt spontan gesagt hätte, ich bin sowieso online, ich bin im Chat, ich hätte was zu sagen zu irgendeinem Thema? Hast du eine Idee, wie die Möglichkeit wäre, jemanden kurzfristig als Gast reinzunehmen in so eine Sendung? Kein Thema. Ha, da lache ich drüber. Und zwar, Okay. nee, das ist wirklich kein Problem. Also erstens, ich habe ja noch eine Skype-Spur. Also diesen Fallback auf Skype habe ich auf jeden Fall noch. Und da möchte ich Ralf auch, also flehentlich, bitte haltet das noch als Fallback irgendwie mit klar. Ich weiß, Studio Link ist toller und so weiter und so fort, aber es kann Momente geben, wo ich mal mit jemandem aus Argentinien schnacken möchte und das innerhalb von 5 Minuten abriegeln möchte und der hat nun mal nur Skype. Das haben eben viele. Also das sollten wir uns bewahren, auch wenn die Qualität schlecht ist. Aber manchmal geht auch Inhalt über Audioqualität. Da Ja, möchte ich doch sehr definitiv. darum bitten, dass das so bleibt. Ja. Also das wäre ganz, ganz wichtig. Das nächste ist aber, man kann sich ja ein Template machen von diesen, na sag schnell, Studio-Link-Spuren, die du da setzen kannst. Ne? Und, oder es gibt sogar jetzt in dem neuen, gibt es sogar was. Ich habe die Videos schon von Ralf gesehen, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube schon. Studio-Link-Spuren anlegen in Reaper kannst du, glaube ich, auch mit einem Klick. Ja, So. im neuen Release kannst du das einfach machen Genau. über Insert Track und dann Studio Studio Link, Link. ne? Ja. Genau. Und in dem Moment bist du schon clean, weil dann ruft er einfach an oder du rufst den dann an. So mache ich das immer. Ich rufe immer die Leute an. Der lädt sich einfach nur die Standalone-Version von Studio Link runter und dann rufe ich ihn an und dann ist er einfach auf der Spur. Der droppt dann einfach auf die nächstfreie Studio Link-Spur. Das ist bei uns auch ganz spannend. Also dadurch, dass ich ja die Phil und Jan in der Sendung habe, ich rufe immer als erstes den Phil an, weil da habe ich schon seine ganzen Effekte soweit präpariert und dann den Jan, damit der auf die richtige Spur fällt, damit der dann seine Effekte bekommt. Ja. Und so würde ich dann einfach die nächsten mit reinklickern. Also das würde spontan einfach funktionieren, würde ich jetzt sagen. Ja. Und mit dem neuen Ultraschall geht es noch schneller. Du musst ja sonst über diese FX-Geschichte gehen. Beziehungsweise, wenn du ein Template hast, machst du ja Copy-Paste oder so. Aber beim neuen Ultraschall machst du einfach nur rechte Maustaste, Template, Studio-Link, zack, bups, so wie du schon sagst, zack, Nummer eingeben, anrufen. Das sind keine 10 Sekunden und dann hast du den drinne. Das geht rucki-zucki. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, warum Klaus dir gerade diese Falle stellen wollte. Klaus, das weiß jeder, der damit arbeitet. Das ist ganz einfach dann. Ja, aber wir können ja viel erzählen, aber wenn das mal aus der Praxis kommt, tatsächlich von jemandem, der jetzt seit 60 Folgen, gell, Ja, Podcast 60 macht, haben wir gestern gemacht. dann hat das ja ein ganz anderes Gewicht, wenn ich hier als kleiner Versuchslaborchef, der seinen Praktikanten züchtigt, sowas erzähle, das hat ja nicht so viel Aussagekraft. Also ich bin ja noch bei der vorletzten Folge beim Metacast. Hast du gehört, wie der Martin richtig gewimmert hat? Ach, das war so schön. Ich war beim Raucherbalkon zu Gast und ich brauchte mich einmal nicht um die Technik kümmern. Ja. Das war so schön. Das hört sich Ja. so an, als wenn du Angst und Wasser schwitzt bei der Aufnahme. Das ist, du brauchst ja nur Aufnahme drücken. Mehr brauchst du nicht machen. Ja, gut, okay. Also Klaus hat das ja gestern gemerkt, wir befüttern natürlich auch mit großer Leidenschaft den vierten Mann, also den Chat. Und ich finde, es ist relativ viel, was wir da so in Hab-8-Stellung bei der Live-Sendung jetzt auch haben. Das machen wir nun auch noch nicht so lange. Ich weiß jetzt gar nicht, ab welcher Sendung, aber ich weiß, lass es 10 oder 12 Sendungen sein, die wir jetzt live sind, auch auf Mixlr. Und das ist nochmal ein ganz anderer Crisp, der da irgendwie losgeht. Und wir wollen das auch irgendwie, wir wollen ja auch mit unseren Hörern irgendwie interagieren und dann gleichzeitig noch den Sendungsplan irgendwie, den wir uns so eine halbe Stunde vor Sendungsgo überhaupt erst zusammenstellen, im Blick zu behalten und nicht einzuschlafen, unterhaltsam zu sein, selber viel Spaß dabei zu haben und so. Manchmal fährt man da so mit den Augen ein bisschen auseinander. Gestern haben wir ja auch noch so ein kleines Ding gedreht hier. Direkt nach der Sendung irgendwann fiel mir ein, so sag mal, Raucherbalkon, da darf jeder rauf. Dann lass uns doch jetzt mal so eine Aftershow-Geschichte einfach mal mit Hörern hier, mit Live-Hörern im Raucherbalkon starten. Und das haben wir dann gestern auch gemacht. Gut, es war Klaus und es war der Andreas dabei. Also wir waren dann +2. Aber die Idee alleine fand ich jetzt so großartig, dass ich das unbedingt machen wollte. Also. Ja, das war sehr, sehr schön. Klaus, ich merke schon, Klaus, wir laden uns einfach mal bei Metacast ein, wir beide, und machen dann mal so ein 24-Stunden-Dauer-Podcast. 24 Stunden, Metacast. Okay, oh, da habe ich was. 24-Stunden-Dauer-Podcast. Hier, liebe Raucherbalkon-Hörer. Also ihr drei. Am 25.06. ist Day of the Podcast. Das ist fast Pflichtprogramm. Und ich weiß, der Metacast ist auch dabei. Ja, ich habe bald das Gefühl, wir mischen im Moment überall mit. Aber ich brauche auch echt eine Pause, weil ich gehe bald an den Na, Holz hier das ist, irgendwie. nein, das ist gut so. Misch die Szene auf. Ist noch Sendeplatz frei, Klaus? Wollen wir uns noch irgendwo einklinken mit dem Es Raucherbalkon? ist noch Platz frei. Das Es ist, es ist wurde Platz. kommuniziert, ja. Ja, morgens um 4 wahrscheinlich. Es ist Platz frei und ich habe dem Max Snyder geschrieben, ich bin Gewehr bei Fuß, weil ich hätte eigentlich Konzert gehabt an dem Tag. Das ist abgesagt und so bin ich quasi ja, out of Job. Wann ist das? Am 25.06., wenn ich es richtig weiß. Den ganzen Tag von morgens 7. Wer es besser weiß, korrigiert mich sehr, sehr gerne. Bis toujours durch, bis wieder 7 Uhr, wenn es klappt, wenn genug Leute da sind. Kann Ja, ich genau. aus dem Rettungswagen-Podcast? Ich fahre da Rettung, geht das? Das kannst du sehr, sehr gerne machen. Da wäre die Frage, wie sollen wir dich als Gast denn dazuschalten, bitte? BOS-Funk geht das dann nur. Da musst du nur noch eine Relaisstation finden, die dann ja, bei euch reingeht. Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt heute eine Menge tolle Gäste gehabt, vom Metacast, vom Camping-Caravan-Podcast, dem Obomen. dann die helfende Hand von MacHuman, von der Pott-Union, der Klaus, ich waren da und der Bluminator als Hörer. Ja, wir haben so ein bisschen Meta-Podcast heute gemacht. Studio Link, Reaper, Mumble, Teamspeak, Skype. Jeder entscheidet selber, was er braucht, denke ich einfach mal. Und wenn es Fragen gibt, fragt die Leute einfach. Also was Studio Link und Reaper betrifft, könnt ihr mich und Klaus, glaube ich, fragen. Oder den Martin vom Metacast. Wir sind dann, glaube ich, einigermaßen fit drin. Und von meiner Seite her sage ich einfach mal, ich weiß nicht, gibt es jetzt zumindest für die Aufnahme nichts mehr? Klaus, hast du jetzt noch was? Ja, natürlich habe ich noch was. Podcast. Muss ich jetzt mal ein Ding rausholen, ja? Du weißt, was kommt. Es ist gute Tradition auf dem Raucherbalkon, ganz kurz ein Update zu geben. Liebe Leute, was habt ihr aktuell im Podcatcher, wenn ihr jetzt auf Play drückt in eurem Podcatcher? Ich mache das mal so. Ich fange heute mal an, dann habt ihr Zeit zu suchen. Also jeder, der gern was sagen möchte. Ich hoffe, ihr habt das Teamspeak im Auge. Nach mir machen wir von oben nach unten. Das wäre dann Hatti, der Bluminator, der Martin. Der MacHuman hat sich abgemeldet, mikrofontechnisch. Oboman, der Sönke. Und ich würde dazu nehmen, einen Gast, den wir haben, der nennt sich Toaster. Ich mache ein Geo-Event. Ich weiß nicht, ob er Podcast außer Geocaching gehört. Ja, sehen wir dann. Soll ich mal anfangen? Du kannst auch anfangen, dann machen wir der Reihe runter nach. Pass auf, ich mache ein Rätsel für Klaus. Bei mir steht, in meinem Podcatcher steht drin, JSFP 112. Jörn Schaas, feiner Podcast. 112 Camping-Saison eröffnet. Da habe ich gerade angefangen reinzuhören. Ganz liebe Grüße in den Norden an Jörn Schaar. Auf jeden Fall. Dann wäre dran jetzt der Bluminator. Ja, da ich gestern noch nicht live dabei sein konnte, habe ich dann heute während meiner Gassi-Runde mal angefangen, den Cash-Frequenz zu machen. Ansonsten bin ich ja eigentlich immer live, aber gestern hat es leider terminlich nicht geklappt. Tja. Martin, was geht denn bei dir im Podcatcher ab gerade? Ja, ich habe was Neues entdeckt. Ich glaube, Klaus ist schuld. Und zwar, wie immer. Ja, man kann es sich gar nicht vorstellen, ich weiß auch nicht. Das ist aber schon ein paar Tage her. Habe ich mir dann mal raufgeladen. Und zwar, warte mal hier, Selbstgespräche. Ich habe die Folge 50. Der Volker. Der von Herrn. Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja geil. Wie bitte? Das ist ja mehr als peinlich schon. Was? Also du hast jetzt Volker erst entdeckt und sein Ego. Ja. Vor allen Dingen mit Zini, weißt du, so, hallo. Das Ego, ja, das Ego ist großartig und der Volker, muss ich an der jederzeit für den Volker jederzeit eine Lanze brechen. Selbstgesprächler-Podcast 100%. Ja, also ganz ehrlich, das flufft auf jeden Fall richtig gut. Ich habe jetzt die Folge 50, damit, ja, das war jetzt die Einstiegsdroge. Ihr könnt wirklich davon ausgehen, da höre ich erstmal häufiger rein. Ich fand die Länge großartig, ich fand das sehr unterhaltsam, flüssig, kein Gestotter, großartig, großartig, großartig. Was für einen Hintergrund hat der Mann? Ich weiß von nichts. Ach, der Volker ist ein ganz lieber, du. Der hat angefangen, Wenn du Zeit hast und Lust, hör dir auch ruhig mal die erste Folge an. Der war so unsicher und der wollte Podcast machen. Mhm. Auf jeden Fall, weil der ist angetriggert von einem anderen Podcaster, den ich nebenbei auch großartig finde, ist der Teddy Gone Anywhere. Das sind, irgendwie sind die Kumpels oder befreundet und diese ganzen Selbstzweifel und das ganze wie mache ich es und wie mache ich es nicht? Ich mag das. Es ist großartig zu hören und der Volker ist wirklich ein ganz großer mittlerweile, muss ich echt sagen, ja. Also hat mich sehr, sehr gut unterhalten und ich war sehr überrascht. Also, ganz große Kunst. Ich habe ja im Januar angefangen mit einem neuen Geocaching-Podcast und ich habe mir gleich Volker und sein Ego ausgeliehen. Ich glaube, für die erste Folge, das war auch sehr schön. Großartig. Ja, also wir haben also für unseren Geocaching-Podcast auch mittlerweile so ein kopiertes Ego, das heißt Edgar, hört sich ähnlich an, aber Volker, ganz großes Kino. Herr Backhaus, cool. Was haben wir denn am Start? Ja, oh, jetzt komme ich total spießig daher. Pass auf, bei mir läuft gerade aktuell, ich habe... Papst-Podcast? Nee, das nennt sich 100 von 100. Das ist der ARD-Radio-Tatort tatsächlich, der gerade bei mir läuft. Den habe ich auch in der Liste und den nehme ich mir heute Abend noch vor. Ich glaube, zum Einschlafen. Ja, ich habe angefangen, ich habe dann zurückgespult und habe gesagt, das musst du in Ruhe hören. Kannst du mal ganz kurz, das ist ja jetzt ein Podcast, den kennen die, was ist das? Der ARD-Radio-Podcast ist, ja, wie schon, ARD-Radio. Das heißt, das ist... Das ist der Tatort. Tatort, ja. Mhm. Radio, genau, ja. Radio, Tatort, Podcast, genau. Also ist das der Tatort als Podcast? Nein, das ist wie der Tatort, aber als Podcast, aber es sind andere Geschichten. Also es ist nicht, dass die jetzt die Audiospur von Til Schweiger nehmen, bum, bum, paff, paff, welche, welche hätte ich, sondern das ist schon toll gemacht. Klaus, sind die so gut wie wir? Die sind, muss ich wirklich, das ist hochprofessionell, weil das ist von unseren Gebühren bezahlt. Okay. Und, aber es ist immer das so. Das heißt, wenn wir für Face of Death Geld kriegen, werden wir besser? Das steht auf dem anderen Blatt. Ja, also da bin ich zurzeit und freue mich drauf, den später zu hören. Ganz kurz noch, ich stehe zu meinen Worten, die ich gestern gesagt habe in der Sendung Face of Death, die neueste Folge. Das ist auf jeden Fall 3 Fragezeichen für die Ohren. Also sehr großartig. Danke. Ich muss es immer sagen, also wenn ich das so durchlese, also Klaus hat Zeit für dieses Skript und ich habe das gelesen, habe so gedacht, so alter Falter, was geht denn da ab? Und wenn man sich damit befasst und irgendwie und ja, ich habe einfach nur eine Vision, habe einfach gesagt, gibt es so einen Podcast? Ich mache das jetzt einfach und ja, ich sage immer wieder danke, wir kriegen so viel positives Feedback. Ich habe jetzt heute eine Nachricht gekriegt, Klaus, der wurde ja nur erschossen, ist ja langweilig. Ja, okay. Ich sage, okay, in 2 Wochen, der wird nicht erschossen. Definitiv nein. Ja, es wird spannend. Jetzt fragen wir noch mal den Mac Cuman. Was hörst du denn aktuell? Das ist genau, deshalb nennen mich immer alle nur kurz MC. Okay, ich fange nochmal an, ich komme nochmal rein. Ladies and Gentlemen, live on stage, just for you, the great piano player, ich weiß, dass du Klavier spielst, MC. Der alte Pianist. Ich habe GT 3816 hinterm Charakter. GT 38, was ist das? Geek Talk, oder? Geek Talk, ja. Korrekt. Ja, okay. Immer gerne, ja. Grüße an... Ja. Den Herrn Poughkeepsie an der Stelle. Hört mehr Geek Talk. Richtig! Ist da nicht auch der Tobi mit bei, ja, ne? Leider nicht mehr, ne? Der macht Pause. Ah, ich wollte gerade sagen, weil Tobi wohnt von mir 8 Kilometer, da kann ich ihn spucken. Aber der macht ja andere Podcasts. Jetzt bin ich ganz gespannt, was beim Oboman im Podcatcher läuft aktuell. Ovomukum. Wenn er noch dabei ist. Ich bin noch dabei und Ovomukum habe ich schon gehört. Mhm. Also, ich bin morgen, steige in den Bus ein, wir haben morgen Konzert, deswegen werde ich mich jetzt dann danach auch relativ bald verabschieden. Ungefähr 4 Stunden Busfahrt nach Konstanz und nach dem Konzert wieder 4 Stunden Busfahrt zurück, das heißt 8 Stunden im Bus. Und das ist ein einziger Podcast, das ist Proton Podcast. Ist eine neue Folge rausgekommen. Dauert leider nur 6,5 Stunden. Ich weiß nicht, was ich die letzten 1,5 Stunden machen soll, aber ein paar andere kleine Folgen sind da noch dahinter. Aber Proton fress ich wie verrückt. Das ganz, ist ganz, ganz, ganz liebe Grüße an Detlef Breitenbach. Ich wollte gerade sagen. BlackMac42 bei Twitter. Liebe Grüße, ja. Sönke, wie schaut's aus? Also, ich höre Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit mal wieder die Hörmuffel. Und den Enzyklia-Podcast. Ah, ich sag das immer wieder gerne, ich twitter das auch gerne, 2 der schönsten Stimmen in der deutschen Podcast-Szene. Hast du das eigentlich mitkommen, dass wir gestern die Leni Enzyklia für die Cash-Frequenz gewonnen haben? Ich habe das mitbekommen, ja, ich freue mich. Sie ist ab sofort ab sofort Teammitglied von der Cash-Frequenz, aber nur, wenn sie Zeit hat. Also sie hat nicht immer Zeit, sie muss arbeiten, aber wenn sie Zeit hat, ist sie da. Oder sie spricht uns Kommentare ein. Ja, ist für mich als Muggel ein Grund mehr, das anzuhören. Das war mir klar. Der Toaster, ein Geocacher. Hörst du noch andere Podcasts außer Geocaching-Podcast oder bist du gar nicht da? Also ich bin hier, ja, ich höre die ganze Zeit schon gespannt zu. Ich höre euch ja live zu, wenn ich es erwische, wenn ich gerade zu den bescheuerten Zeiten hier bin. Und sonst eigentlich nur Geocaching-Zeug, ja. Also jetzt nichts Besonderes. Okay, aber dich kriegen wir auch noch. Könnt mich ja fesseln und foltern, wenn ihr wollt. Ja, ist ganz, ganz einfach. Du gehst in deinen Podcatcher, da gibst du Metacast ein und dann drückst du auf Abonnieren. So. Boah, Alter, wie viel Kohle kriegst du von Martin? Ich habe da keinen Deal, ehrlich. Gar nichts. Also, aber nein, ganz, ganz ehrlich, das machen wir. Wir machen von Samstag auf, wir fangen Samstag morgens um 6 Uhr an, bis Sonntag morgens 6 Uhr machen wir Metacast 24 Stunden. Das kannst du mit deinen Kollegen bereden, wie du willst. Ist mir scheißegal. Weißt du, ich krieg das hin. Ja, das glaube ich dir schon. Aber. Nein, gibt kein Aber, Martin. Ich habe ein bisschen Sorge. Wir haben ja gestern 2 Stunden gemacht und Jan war, der hat echt schon geschielt nachher und so. Ich weiß nicht, wir sind ja schon alle, obwohl ich will wir sind mir, gleich ich, alt. Ich muss mal gucken. Ich will mir Jan auch nicht angucken. Ich muss nicht sehen, wenn er schielt. So, wir machen das ganz einfach. Pass mal auf. Mein kleiner Bruder wohnt in Hamburg. Aha. Ja, und das Einzige, was wir dann machen, Martin, ich muss den sowieso besuchen. Der hat nämlich gerade kleines neues Baby zur Hand. Das heißt, ich bin wieder Onkel geworden. Da muss ich ihn eh besuchen. Und dann trinken wir zwei einfach mal ein Bier zusammen. Dann Martin, ist das schon okay. Martin, aber Martin, das ist auf jeden Fall safe. Das Martin, Martin, hilf mir mal. Du wohnst in Hamburg? Ja, bei Hamburg. Also das ist hier der Speckgürtel. Ja, super, alles klar. Ich habe ab 4. Juli Urlaub, vom 4. bis zum 15. In dem Zeitraum komme ich an einem Tag mit der Bimmelbahn nach Hamburg. Okay. Treffe mich mit dem Bluminator. Bist du noch da, lieber Bluminator? Bin ich ja schon weg. Ganz genau. Und dann gehen wir drei zum Hänsler essen. Wir essen Sushi beim Hänsler. Oh. Das kriegen wir irgendwie hin. Aber wir machen was. Okay, alles klar. Wenn wir zu McDoof gehen. Ja, genau. Wir kommen zusammen. Und ich habe auch immer mein Handy dabei und wir nehmen was auf oder so. Wir können ja da, ist ja alles offen. Wunderbar. So, ihr Lieben, also ich dann mal weg. War mein erster Raucherbalkon, hat super Spaß gemacht. Und hoffe, dass es nächstes Mal wieder klappt. Aber ich muss jetzt meine Hosen bügeln, mein Zeugs herrichten für morgen. Und ja, sag gute Nacht und Servus und Ciao. Tschüss, Christian. Ja, ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort vom Oberman. Von meiner Stelle her, ich sage auch Tschüss. Ich bleibe noch bis weit nach 0 Uhr hier. Wir geben gleich die Google Hangouts links frei und sage Tschüss. Tschüss. Servus. Und tschüss. Ja, dann sage ich an der Stelle auch Servus, macht's gut. Liebe Grüße vom Raucherbalkon. Und ihr wisst schon, ne? Passt auf euch auf. Ciao.